Kurz noch ein technisches Detail, das bestimmt auch Ihre Bewunderung finden wird. Hallo und willkommen zur Sunday Eve Show hier on Color Radio. Heute zu Gast Gunja oder Ganja. Ganja ist besser. Ganja, okay. Wir werden ihn mal ein bisschen ausfragen, was er so macht. Musik gibt es natürlich auch von ihm, eine Stunde lang. Und wir fahren ab. Viel Spaß euch. Ja, und bleibt dran. Ja, du bist ja nach langem Hin und Her, bist du ja endlich mal unser Gast. Lang hat es gedauert, aber lange wird gut. Super. Freue mich natürlich auch. Ja, wir haben jetzt Mitte August. Ich frage dich gleich mal, was liegt an dem nächsten Box bei dir im Funkwelt? Wir sind jetzt Mitte August. Also als nächstes quasi kommen am 25.08. die Turntable Rocker zum Open Air. So wie jedes Jahr, nur diesmal ein bisschen spät. Die sind ja eigentlich immer im Juni oder im Juli so zum Sommeranfang. Das hat diesmal nicht geklappt, also sind sie zum Ausstand da, quasi zum Sommerende. Und dann habe ich noch auf dem Schirm, ach genau, der Marc Romboy am 8.9. wird noch in der Showbox spielen. Genau, das wird aber dann wahrscheinlich eine Indoor-Geschichte. Sollte es noch warm sein, dank CO2, dann wird es vielleicht draußen stattfinden. Genau. Sehr schön. Und das ist aber jetzt nur Funkwelt betreffend, oder? Ja, das Ding ist, es fällt mir in letzter Zeit so ein bisschen schwer, so die Funkwelt und die Showbox so trennen. Auseinander auseinander zu tun. Nee, glaube ich auch noch. Ja, also ist es als Showbox angedacht, aber wäre auch ein Act für die Funkwelt. Ja. Whatever. Gut, da steige ich gleich mal ein. Ich war vor etwas längerer Zeit bei Miss Kitten und mir war so, als hätte die Showbox eine gewisse Veränderung erfahren, als größer geworden. Ja, also die Showbox wird ja eigentlich ständig umgebaut, wenn man das so beobachtet, die letzten Jahre. Und also es ist eine Wand hinterm DJ-Pult noch rausgekommen. Okay. Da ist ein bisschen mehr Platz dazugekommen, der aber auch gleich wieder weggenommen wird, weil da eine Bühne hingebaut wird. Weil wir in letzter Zeit auch uns verstärkt dem Konzertthema gewidmet haben oder widmen wollen, sodass wir halt eine Bühne in der Showbox brauchen und das war der Grund dafür. Und wir auch neue Toiletten da einbauen und einen ordentlichen Backstage eben für die Künstler und was man halt so braucht. Deshalb, wie gesagt, diese Umbauten, die du da gesehen hast. Na gut, Miss Kitten war als Open Air angedacht, das war dann doch Indoor und ich hatte das Gefühl, dass ihr jetzt weniger Platz Open Air habt zur Verfügung als vorher. Das stimmt, weil es diesen Anbau quasi vor der Showbox gibt, was die neuen Toiletten sind. Sprich, also es kommt halt die Box, glaube ich, immer um 4 Meter raus, so Richtung auf diesen Platz eben, sodass ja so ein bisschen was halt fehlt. Aber dafür gibt es halt als Ergänzung die Terrasse dann quasi auf dem Anbau und auf dem Dach der Showbox. Okay. Was dem Ganzen natürlich wieder einen neuen Platz dazu gibt. Stimmt, die Terrasse war größer, das hatte ich gesehen. Ja. Also sehr entspannt, vor allen Dingen, wenn es im Sommer sehr heiß ist. Auf jeden Fall, und ich schwitze auch wie ein Schwein hier drin. Ich weiß, du liebst Studios, oder? Studios und Schweiß. Ja, apropos Studioarbeit, Markus, wie schaut es denn da bei dir aus? Bist du in letzter Zeit wieder öfter im Studio und bereitest was vor? Ja, bin ich. Ich bin gerade so ein Hans Dampf in allen Gassen. Also es gibt natürlich immer noch das Projekt Ganja, was ich mit dem Andreas von Northern Light, der Produzent von Northern Light, auch zusammen mache. Und es gibt dann eine neue Geschichte, die ich mit dem Stachi zusammen mache, der auch, denke ich, bei euch bekannt ist. Das Ganze heißt End of Tape, also ist so unser neues Projekt. Dann gibt es noch die Sache mit dem Lexi als Mönster zusammen, wo wir demnächst mal mit dem Tomilla ins Studio gehen wollen. Schön. Und ja, und dann gucken wir halt immer noch so nach Leuten, mit denen wir was machen können oder mit denen ich was machen kann. Und ja, so sieht's aus gerade. Und hast du, was die Stilistik betrifft, da Vorstellung oder hast du einen Rahmen oder bist du völlig offen, was jetzt deine neuen Studio-Produzenten oder Partner betrifft? Also man muss sich natürlich immer den schon ein bisschen nach den Leuten richten, was die machen, aber ich habe schon also eigentlich direkt meine eigenen Ideen und gucke dann auch spezifisch in diese Richtung, wer da passen könnte oder mit wem man was machen kann und man probiert sich ja aus, immer mit jemandem zusammen, den man neu kennenlernt, man geht da mal einen Tag ins Studio oder spricht halt vorher drüber, was man machen will und dann schaut man anhand der Sachen, ob das passt oder nicht. Okay, nun du bist ja jetzt schon ein paar Jahre tätig. Ich kenne deine, oder alle werde ich bestimmt nicht kennen, aber ich kenne Armut. Das gehört, beziehungsweise wie steckst du da drin bei Armut? Also Armut ist eigentlich nur ein Sublabel von First Decade Records. Und Hammer. Ist nur ein Sublabel von First Decade Records und ich bin da quasi gefragt worden, ob ich da gewisse A&R-Tätigkeiten für das Label machen kann und das habe ich halt auch schon getan. Und veröffentlichst du auf Armut 24 auch, genau. Machst du? Ja. Und wohin geht das? Eher Techno oder? Also es ist eigentlich, das geht schon in die Clubmusik. Also es ist ein Label für Clubmusik, elektronische Clubmusik, die auch zum Tanzen sein soll. Okay. Also schön. Ist die Prämisse auch an diesem Label. Das ist wirklich die Musik für den Club, das auch ein Bestandteil oder ein Grund war, noch ein Sublabel zu gründen, weil First Decade sich so mehr Band- und Albenthemen widmet in letzter Zeit. Hast du uns was mitgebracht von Armut? Ja, auf jeden Fall. In meinem Mix, keine Ahnung an welcher Stelle, aber es ist was dabei. Gut, also wir werden versuchen, die Tracklist dann auch irgendwie ins Internet zu bringen. Hagen, sagt nochmal unsere Adresse durch. Tja, das wäre dann auf MySpace, wie wir alle eine Adresse haben, /SundayEveShow. Oder natürlich bei verb.com oder de. Verb.com. Okay, und das wäre dann auch SundayEveShow, ist das richtig? Ja, das ist richtig. Okay, und dann machen wir erstmal weiter mit Musik und sind gleich wieder da. Thank you. We'll be right back.

I'm gonna go get some more. So, ja, da. Hast du noch ein paar Fragen? Ich habe noch ein paar Fragen. Ja, morgens mal. Frag mal. Ich sehe dir, es warm. Ich habe jetzt mal im Interview in der Sachs gelesen, was schon ein bisschen zurückliegt. Ich glaube, im Mai war das, hast du mit dem Cornelius gemacht. Dass du dich auch mal ein bisschen jetzt mehr freien Wochenenden widmen möchtest, um dem Techno zu entfliehen. Ja, das finde ich immer so super, weil ich das immer gerne sage und mir vornehme und dann auch in Interviews so erzähle irgendwie, aber es hat irgendwie noch nicht so richtig geklappt. Also ich hatte jetzt ein freies Wochenende, Es war das Meld-Wochenende und da bin ich dann hingefahren zum Meld, um nicht frei zu machen. Okay, alles klar, das kann ich gut verstehen. Und wie ist es eigentlich bei dir so rein, um mal auf dein DJ-Dasein zu kommen, international? Du warst ja schon ziemlich viel unterwegs, Mexiko, USA. Auch, ja. Ja, und so. Gibt es da auch mal wieder was? So Sachen wie so Nahfestival oder so, wo du mal wieder spielen würdest oder Ach, das spielst? Das hängt ganz einfach immer von den Anfragen ab. Wenn die halt kommen, dann nehme ich die natürlich gerne wahr und würde die auch anderen Sachen vorziehen, einfach, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das ist so sporadisch bis jetzt gekommen und da kommt immer mal wieder was und dann geht immer mal wieder was und Also das Übliche. Ja, das Übliche halt. Man ist DJs, gibt eine Agentur, da rufen Leute an, wollen einen buchen oder nicht. Also meistens wollen sie einen buchen, wenn sie den anrufen. Und ja, so sind auch die Auslandsdinger, Gigs entstanden, zustande gekommen. Da frage ich doch gleich mal rein, was ist denn deine Agentur, wo kann man dich buchen? Also zu 88% bei mir selber. Das liegt halt einfach daran, dass ich meine ganzen Kontakte und quasi mein Booking auch schon seit knapp 15 Jahren selber mache. Und dann ist es natürlich schwer, dann irgendwie das jetzt in eine Agentur umzuschwenken oder so. Also es gibt eine Agentur, die heißt 4Artist, also die ist nicht die unbekannteste. Und die haben schon einige Sachen für mich getan. Ja. Aber aber ich habe da gesehen auf der Webseite, du bist der einzige Techno-Act. Na gut, nein, komm, Tiefspaß ist noch ein Techno-Act. Okay, schon da. Also den kann man da schon mit einweben. Aber sonst bin ich sonst ein bisschen ein kleiner Exot, ja. Okay, ja, das glaube ich, ja. Das ist ja so nicht schlimm, oder? Nee, sollte man ja auch sein, oder? Eigenständigkeit bewahren und gut ab. Aus von meiner Sicht, so, für dich, denke ich, dieser Stadt die Treue. Ja, ich stehe da auch gut aus, so zwischen Nene und Tokio. Ja, aber da wir gerade bei Booking sind, da du ja in, kann man sagen, in der Showbox involviert bist, beziehungsweise dort sicherlich die Abende mit planst. Auf keinen Fall. Es kommen ja auch stets Anfragen sicherlich an dich, ob junge Nachwuchstalente hier in Dresden irgendwie die Chance bekommen, in der Showbox mal am Anfang zu spielen. Massiv. Wie handhabt ihr das? Gebt ihr denen eine Chance oder ist das so bei euch dicht mit den Locals oder beziehungsweise euren Leuten, dass da kaum was zu machen? Also es ist immer ein Thema, also es ist eigentlich nicht schwer zu beantworten für mich. Das Ding ist, ich habe eigentlich nicht die Möglichkeiten, jungen Leuten da eine Chance zu geben, um da ein Warm-up zu spielen, weil ein Abend ist halt eingeschränkt in ein paar Stunden und meistens ein oder zwei Gast-Acts plus einen Resident, der ja auch, wie gesagt, oder einen Resident-Posten, der zu 80% oder zu 90% von mir bespielt wird und ich mir das auch nicht nehmen lasse und nicht nehmen lassen will, da in der Showbox zu spielen und den Anfang zu gestalten. Und speziell der Anfang ist meiner Meinung nach ein sehr schwieriges Thema, wo ich nicht irgendeinem Newcomer da mal sagen kann, stell dich jetzt mal hin und spiel da mal die Platten vor und rock jetzt mal den Anfang, weil das habe ich habe das schon probiert, es ist nicht so, dass es ich da nicht willig bin, aber das hat noch nie eigentlich so funktioniert, weil aber woher soll der wissen, wie der Laden funktioniert, woher soll der wissen, wie die Leute drauf sind, woher soll der wissen, wie das jetzt passt irgendwie. Und das meiste, was ich beobachtet habe bei Newcomer-Leuten, die spielen dann irgendwie, als würde es keinen Morgen geben und meinen, da irgendwas beweisen zu wollen, weil in dieser kurzen Zeit, die sie da vielleicht bekommen, da irgendwie ein Set abzuliefern, von dem ich mir ein Bild machen kann, was dann meistens auf eigentlich so ein Primetime-Set oder so hinausläuft. Deshalb habe ich, also gibt es eigentlich nicht die Möglichkeit, jetzt für einen Newcomer da vorbeizukommen und irgendwie einen Anfang zu spielen oder so. Aber es gibt natürlich immer Leute, also es ist auch eine Sympathiegeschichte, ganz ehrlich, die man kennenlernt neu oder die man im Freundeskreis, gibt es ganz viele DJs natürlich und an die gucke ich natürlich als Booker von dem Club, also zuerst, also nach den Leuten, bevor ich mich da irgendwie neuen Themen widme, ist halt einfach so. Ja, ich finde das sehr interessant, was du gesagt hast mit gerade dem Anfang, dass das halt schon sehr schwierig ist für einen DJ, da die Leute zum Tanzen zu bewegen, dass man halt dort auch überlegen muss, was für Platten passen, wenn er die Leute kennen sollte oder den Laden. Aber auf der anderen Seite, so ein Newcomer, ich meine, irgendwo muss er ja auch lernen. Und ich habe es bei mir gesehen, dass es halt sehr, sehr schwer ist, wenn man zu Hause das Mixen übt, aber überhaupt keine Vorstellung entwickeln kann, wie die Leute halt auf die Platten reagieren. Und sowas lernt man einfach nur im Club. Und ich denke mal, dass du halt auch jemand bist, der viel vermitteln kann, weil du jahrelang hier spielst, viel Erfahrung mitbringst und solchen Leuten eventuell auch sehr gut helfen könntest auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Vielen Dank auch, dass du das so sagst. Das Ding ist, ich bin natürlich auch sehr mit der Zeit oder mit der Anzahl der Veranstaltungen halt eigentlich extrem eingeschränkt. Wir sind kein Club, der irgendwie Freitag, Samstag offen hat, wo ich eine Plattform habe, um Leuten vielleicht also eine Plattform zu geben, dass sie das spielen können, sondern wir beschränken uns halt auf ein bis maximal zwei Veranstaltungen im Monat. Und da die für mich und natürlich unser ganzes Team und alle immer was Besonderes auch sind, also es ist jetzt noch nicht eine Routine oder ein Standard, der da stattfindet, speziell in der Showbox oder bei den Funkwelt-Veranstaltungen, das ist für mich halt immer wieder auch eine neue Herausforderung, ist irgendwie da selber zu spielen, eben als Resident. Und ich habe halt auch so angefangen, ich war auch nicht der, der irgendwie auf Partys früher Warm-Ups spielen sollte, um sich da irgendwie präsentieren konnte, sondern ich habe dann angefangen, selber Partys zu machen und so ist halt das Ganze auch entstanden. Und das, klar, ist immer leicht gesagt, aber das ist das, was ich auch den Leuten immer auf den Weg gebe, es ist vielleicht versuchen. Und es gibt genug viele Newcomer-DJs, wenn man die so nennen will, oder neue Leute, die ich in Dresden so mitkriege, wenn ich, was weiß ich, eine Koralle oder andere Läden mal besuche oder was ich so in diversen Foren lese oder einfach so vom Hören sagen. Mit dem Wettbüro, da ist fast jeden Tag offen und da spielen ganz viele DJs, von denen ich noch nie was gehört habe, aber auch natürlich verschiedene Musiken. Es ist, also es gibt ja Plattformen, wo das eben so sein möglich kann. Ich bin halt leider nicht die Plattform, was ich halt, also wo ich den Leuten was anbieten kann, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich denke auch mal, dass damit so mit dir der Laden steht oder fällt. Würde ich mal sagen jetzt. Das kann gut sein, ja. Ich denke schon, weil ich habe letztens auch gemerkt, du genießt wirklich eine sehr gute Popularität, auch in der Showbox. Wenn du dort vorne ans Mischpult steigst, wie die Leute schon jubeln, schreien, wie nimmst du das eigentlich wahr? Also ich nehme das total wahr. Ich tue zwar immer so, als würde ich es nicht mitkriegen, aber das ist das, was das Lampenfieber noch ist. Nein, also es ist natürlich, also es erfüllt mich immer wieder mit Stolz und mit Freude, das so mitzubekommen, und das spornt mich natürlich auch dann unheimlich an, den Leuten da eine gute Abfahrt zu besorgen, quasi halt mit dem, was ich da mache, sprich Musik vorspielen. Okay. Und kannst du sagen, dass du, oder hast du jetzt irgendwie in deinem Terminkalender noch Termine in Dresden, die nicht in der Showbox sind? Selten, sage ich ganz ehrlich. Also es gibt jetzt für mich auch noch nicht Hubschrauber-Einsatz. Okay. Nicht schlecht. Special Effect. Ja, genau. Also es ist natürlich in erster Linie ein totales Zeitproblem und auch, du hast die Popularität angesprochen, wenn ich schon ein bis zweimal im Monat in der Showbox spiele, dann denke ich, ist es ausreichend für Dresden. Und aber ich habe jetzt auch mal in der Koralle gespielt zum Beispiel, das hat mir super Laune gemacht. Ich war da gewesen und mir hat das so sehr gefallen, was du gespielt hast. Vielen Dank. Es war ein super Abend und der der Olaf hat, der Critical Error, hat mich da eingeladen und es war, wie gesagt, ein Hammerabend und das würde ich auch jederzeit wieder machen, aber es ist halt echt ein Zeitding. Also wir haben da ähnlich lange gebraucht, einen Termin zu finden, wie bei der Sendung hier. Und ansonsten, also es gibt bestimmt den einen oder anderen Laden, den ich gerne mal spielen würde in Dresden, aber den ist ein Zeitding. Okay. Aber es gibt auch viele Läden, die ich nicht spielen würde. Ja, das ist ja meist so. Ja. We'll be right back. Mal an die Promo erinnern. mach doch einen nicht mal. Ja, Markus, du hast mir ja vor längerer Zeit mal eine Platte versprochen, okay. Das mal jetzt so in den Raum zu stellen. Ist ja irgendein Tune, der bei dir auch auf der Seite steht, auf allseits geliebten Portal MySpace, momentan der Hype in Dresden. Ich verspreche das nochmal, du wirst das, sie bekommen. Komm, ist in absehbarer Zeit. Ja, wirklich? Also released ist es schon. Ich muss ja nur dran denken, die dir einfach mal mitzubringen. Okay, danke. Bitte. So funktioniert das. Einfach anmelden bei gunja.funkwelt und ihr kriegt die Promos. Um was handelt es sich? Was handelt es sich? Ja, ein Tune-Titel, weiß ich jetzt nicht genau. Meinst meine neue EP, genau, die heißt Going Strong und ja. Ist das dieses Elektris? Eccentricia heißt der. Okay. LP oder EP? EP. Ich kann es nur sehr empfehlen. Vielen Dank. Okay. Dann werde ich doch mal in Recherche gehen und mir MySpace genau anschauen. Okay. Anhören. Ja. Und schauen. Anschauen. Haben wir dich eigentlich schon verlinkt? Als Friend? Auf eure Seite? Ne, ich glaube noch nicht. Dann Hagen, wird ja, Zeit. Ich mach das, ja. Alright. Verdammt. Nun gut, wollen wir noch die Grußecke bringen? Markus, möchtest du Leute grüßen an dieser Stelle? Ja, ich grüße auf jeden Fall den Alex Cabo, der versucht mich die ganze Zeit hier anzurufen. Das sind auch die Geräusche, die man in dem Telefon hört, die ich jetzt leider nochmal wegdrücken muss. Und ja, ich hoffe, der hört das und kann verstehen, dass ich jetzt gar nicht ans Telefon gehe. Das hört er sicherlich. Ansonsten, ja, also wir werden die Sendung dann auch wieder ins Netz bringen, wenn wir das dürfen. Also sprich, wir haben auf Wirb.com die Möglichkeit, die Sendung online zu stellen, damit die Leute sie hören können. MySpace ist leider begrenzt von der Länge. Wirb.com hat keine Beschränkung, von daher bin ich einfach mal so frei und biete das an. Sprich, ihr da draußen, falls ihr nochmal reinhören möchtet, weil euch das so gut gefallen hat, wirb.com/sunnyeveshow und ansonsten sind wir darüber auch erreichbar, falls ihr Fragen habt oder irgendwie Kritik äußern möchtet. Ja, einfach an uns herantreten und schreiben. Da war die Stunde schon wieder rum heute. Und Markus, danke. Gunja. Ja, ich danke euch. Vielen Dank. Ja, ich danke euch. Vielen Dank für die Einladung. Es war super. Ich hoffe, kurz, es klappt. Arschheiß auf jeden Fall. Ich hoffe, es klappt mal wieder. In den nächsten 3 Jahren. Nein, ich gelobe Besserung. Alles wird gut. Okay. Gut. Dann tschüss. Ciao. Tschüss.